Ein Ausschnitt aus einem von 150.000 Telefongesprächen, die die Ermittler in den vergangenen 2 Jahren abgehört haben. Darin bestätigt ein russischer Soldat einem Separatisten, dass ein Bugsystem auf dem Weg von Russland in den Osten der Ukraine ist. Nach Auswertung solcher Telefon- und Funkkontakte, der Sichtung von 500.000 Fotos und Videos und der Anhörung von rund 200 Zeugen ist sich das internationale Rechercheteam sicher, woher die Rakete kam und von welchem Ort aus sie abgeschossen wurde. Polizeichef Wilbert Paulussen fasst die Ergebnisse zusammen. Auf Grundlage der strafrechtlichen Ermittlungen können wir schließen, dass Flug MH17 von einer Rakete aus der neuen M38-Serie abgeschossen wurde, abgefeuert von einer mobilen Rampe, die aus Russland kam und nach dem Einsatz auch wieder auf das Grundgebiet der Russischen Föderation zurückgebracht wurde. Der für Flugzeugunfälle zuständige niederländische Sicherheitsrat hat in seinem Untersuchungsbericht vor knapp einem Jahr ein 300 Quadratkilometer großes Areal als Abschussstelle ausgemacht. Innerhalb dieses Gebiets konnte nun der exakte Standort des Waffensystems bestimmt werden. Aus allen vorliegenden Beweisen können wir den Schluss ziehen, dass die Abschussstelle eine Agrarfläche in der Nähe von Pervomaisk ist. Ein Feld von 500 mal 600 Metern, das im Umkreis von 5 Kilometern die höchste Erhebung in der Gegend ist. Pervomaisk, nicht die Stadt in der Zentralukraine, sondern ein Dorf im damals umkämpften Osten des Landes, stand im Sommer 2014 unter der Kontrolle prorussischer Rebellen, Separatistengebiet. Auch wenn die Ermittler heute keine Namen von Tätern liefern konnten, im Moment ist lediglich von 100 Verdächtigen die Rede. Für die Hinterbliebenen der niederländischen Opfer hat dieser Tag mehr Klarheit gebracht. Ein unglaublicher Meilenstein. Mich beruhigt das sehr und die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sagen auch Erleichterung. Ob prorussische Rebellen oder russische Militärs das Bug-System bedient haben, ist noch nicht geklärt. Die von Moskau stets propagierte Variante, wonach die Ukrainer das Flugzeug abgeschossen haben, ist jedenfalls nach den Erkenntnissen der Internationalen Untersuchungskommission nicht haltbar.